Deutschlandfunk Kultur Tonart. Sie zogen aus, um Rockstars zu werden, um Stadien zu füllen, goldene Schallplatten zu horten und in Saus und Braus zu leben. So richtig gelungen ist das den Struts aus dem britischen Dover bislang nicht. Sie sind eher so, ja, die ewige Vorgruppe, fliegen nach wie vor Holzklasse, spielen sich die Finger wund und wohnen im Hotel Mama. Daran wird sich wohl möglicherweise auch mit dem neuen Album Young and Dangerous nichts ändern. Marcel Anders stellt uns die Platte vor. Er hat mit dem Sänger der Struts, mit Luke Spiller, gesprochen und ihn als eine Art Freddie Mercury Lookalike mit entwaffnender Offenheit kennengelernt. No, no, no, we don't live anywhere really. Im Grunde leben wir nirgendwo. Ich habe seit 4 bis 5 Jahren keine feste Adresse mehr, denn wir sind nur auf Tour oder im Studio. Und wenn wir mal eine Woche frei haben, was selten vorkommt, fliegen wir zurück nach England und übernachten bei unseren Eltern. And staying at our parents in the UK. Luke Spiller zerstört den Mythos vom glamourösen Rockstar-Leben, indem er die Wahrheit sagt, indem er sich und seine Band, die seit 10 Jahren aktiv ist, als moderne Nomaden outet, kein Geheimnis daraus macht, dass sie trotz Auftritten mit den Stones, den Who und den Foo Fighters immer noch auf den Durchbruch warten und indem er sein zweites Album Young and Dangerous fast schon erschreckend nüchtern bewertet, ohne die üblichen Superlativen der Unterhaltungsindustrie. Wir füllen keine Lücke. Wir sind auch nicht die originellste Band der Welt, aber wir versuchen, gute Rockmusik zu machen. Wobei wir das exakte Gegenteil von Bands wie Greta Van Fleet sind. In dem Sinne, dass wir vielleicht einen ähnlichen Ansatz verfolgen, aber unsere Platten nicht so klingen lassen, als wären sie 1995 von Jimmy Page produziert worden. Ein Seitenhieb auf die lieben Kollegen, denen man nicht wirklich Paroli bieten kann. Denn Young and Dangerous ist kurzweilig, aber nicht essentiell. Es enthält einige Geniestreiche, aber leider auch viele Lückenfüller und erweist sich als ungenierte Hommage an Rocklegenden wie Led Zeppelin, Rod Stewart oder Queen. Mit opulenten Stadionhymnen, die nicht die Strahlkraft ihrer Vorbilder besitzen, aber dasselbe Ziel verfolgen. Musik als Realitätsflucht in eine Traumwelt voller Supermodels, Privatjets, Sportwagen, Villen und männlicher Omnipotenz. Es geht nur um Eskapismus. Ich finde es leichter, über fiktive Charaktere zu schreiben als über mich. Natürlich werde ich auch von meiner eigenen Umgebung inspiriert, aber ich käme nicht auf den Gedanken, über mich selbst zu schreiben. Ich rede auch lieber über andere. Im wahren Leben, auch daraus macht Luke Spiller kein Geheimnis, ist er ein schüchterner, introvertierter Mensch voller Komplexe. Er stammt aus einer streng religiösen Familie und eckte in der Schule wegen langer Haare, Make-up und selbstkreierter Fantasiekostüme an. Da war er wie der junge Freddie Mercury, dem er optisch durchaus ähnelt und den er beinahe in der Filmbiografie Bohemian Rhapsody gespielt hätte. It wasn't meant to be. I had a camera test. Ich hatte einen Kameratest, aber eine Woche später wechselte der Regisseur. Und der neue, Bryan Singer, brachte Rami Malek mit, der die Hauptrolle übernahm. Von daher kam das nicht zustande. Allerdings frage ich mich, ob ich wirklich als der Typ bekannt werden wollte, der Freddy spielt. Im Grunde würde ich lieber bei Queen singen. Dann würde ich endlich richtiges Geld verdienen. Für die Struts geht die Ochsentour weiter. Nach den Sommer-Open-Airs in Australien stehen Europa und Amerika auf dem Programm. 6 Monate Bühnen, Flughäfen, Tourbusse und billige Hotels. Spillers Hoffnung, dass Young and Dangerous vielleicht doch noch einen Hit hervorbringt, um einfach mal aus der Rock-Tretmühle ausbrechen zu können. I think we'd love to Wir würden es gerne ein bisschen ruhiger angehen lassen und mehr Zeit fürs Kreative haben. Aber der Dauerstress gehört halt zum Alltag einer Band. Es fühlt sich an, als würde es immer so weitergehen. So, yeah, I mean, it feels like forever, it really does. So viel von Luke Spiller und dem vermeintlich süßen Leben seiner Band The Struts. Wer die gerne mal live erleben möchte, am 4. März spielen die Struts ihr einziges Deutschlandkonzert im Berliner Club Musik und Frieden.